Wenn aber noch ein Funke gesunden Denkens, ja pulsierenden Atmens in den Entarteten glimmen sollte, so mag, so muss diese letzte Gefahr, von der es niemals mehr im Leben dieser Stadt eine Errettung gäbe, vermieden werden, und ehe das Volk es duldet, dass unsere jetzigen Machthaber gleichsam zur Rache für ihre immer unhaltbar werdende Position noch in seinem Namen den furchtbaren, wahnwitzigen Blutschacher mit seinem eigenen Organismus vollführen, soll es in Aufruhr und jähem Aufflammen von Empörung die Gewissenlosen mit Schimpf und Schande hinausjagen vor dem völligen Untergange. Deutsches Volk von Wien, wenn du noch lebst, wenn die Sprache deiner Väter dir nicht zu sinnlosen und zufälligen Kauderwelsch herabentwürdigt worden ist, die dich dazu bestimmt, zum Völkerchaos, zur Cloaca Maxima strukturlosen Allerweltpöbels zu werden, erwache endlich, endlich aus Dusel, Benebelung und Betäubung zur Tat der Befreiung, ehe es für alle Zeiten um dich getan ist. Deutsches Volksblatt, Wien, 8. April 1920. Vernichtung und Neuordnung. Ein deutsch-österreichisches Gleichnis. Zur Zeit der Leibeigenschaft war einmal ein russischer Gutsbesitzer, der mit seinem Verwalter unzufrieden war. Längst wollte er seine mehr als 1000 Seelen von einem anderen Manne überwachen lassen, der ihm versprach, das doppelte und dreifache Erträgnis aus seinem Gute zu gewinnen. Misslich war allerdings nur ein Umstand. Die Bauern kannten und hassten den ihnen neu zugedachten Mann, den sie als unbarmherzigen Blutsauger fürchteten, so zwar, dass Aufruhr und Empörung zu gewärtigen war, wenn der alte und beliebte Verwalter entlassen, der neue und verhasste eingesetzt werden würde. In seiner Ratlosigkeit wendete sich der Gutsbesitzer an seinen Popen, der ihm Hilfe versprach. Nun aber waren die Bauern mit ihren armseligen Hütten, den licht- und luftlosen Erdhöhlen gleichenden Wohnräumen gar sehr unzufrieden und kamen oft zum Popen, ihr Leid über die Enge und Dürftigkeit ihrer Behausungen zu klagen. Da nun gerade um diese Zeit der Dorfälteste wieder einmal beim Popen seine und seiner Mitgenossen Bedrängnis zu klagen kam, da nickte der Pope bedächtig und begütigend und fragte nur den verdutzten alten Mann, ob die Gemeinde auch Schweine besitze. Auf die befremdete Bejahung gab er den ernsten und eindringlichen Rat, diese Haustiere ins Innere der Wohnung selbst aufzunehmen. Gewohnt, dem Ratschlage des heiligen Mannes zu folgen, begab sich der Alte kopfschüttelnd und bekümmernd nach Hause, um, da die Bauern ebenso kopfschüttelnd und verdutzt wie er dem Rate willfahren hatten, schon nach einigen Tagen noch verstörter und verzweifelter bei dem Popen vorzusprechen, mit der ratlosen Beschwerde, nun sei es noch weniger auszuhalten als vorher, das ganze Zimmer stinke nach dem Unrat, die Kinder weinten und die Frauen keiften und verweigerten die Arbeit bei der entsetzlichen Lage. Da aber nickte der Pope ernst und bedächtig mit dem Kopfe, erkundigte sich nach dem anderen Kleinvieh und gab im feierlichsten Tone mit prophetischer Gebärde und Stimme den Rat, die Enten, Gänse und Hühner auch ins Innere des Hauses zu nehmen. Wie betäubt und vor den Kopf geschlagen, aber nicht wagend, dem heiligen Gebote zuwiderzuhandeln, verkündete der Älteste das rätselhafte Gebot, das die Bauern in gläubigem Vertrauen, dem Greinen der Kinder, dem Kreischen der Weiber zum Trotze, fassungslos, aber unverdrossen vollführten. So aber kamen der Älteste und auch die anderen Männer und Weiber Tag aus Tag ein immer wieder voll Verzweiflung zum Popen gelaufen, bis sie auf dessen unentwegten Ratschlag, soweit sie die Tiere besaßen, auch Pferd und Esel, Ochs und Kuh, in die keiner menschlichen Behausung mehr gleichenden armseligen Räume genommen hatten. Nun aber, da Verstörtheit und Verzweiflung aufs höchste gediehen war, begab sich der Pope zum Gutsbesitzer und sagte: »Nun ist der alte Verwalter, unter dem deine Bauern dieses Unheil erlitten haben, reif zur Entlassung. Nun magst du den in Aussicht genommenen neuen Mann zum Verwalter machen. Er trete sein Amt an und verkünde in meinem Namen, die Bauern mögen ihr ganzes Vieh aus ihren Häusern wieder herausnehmen. Du sollst sehen, mit welcher Begeisterung sie sich dem neuen Verwalter zuwenden.« Der Gutsbesitzer tat, wie ihm der Pope geheißen, und da der alte Verwalter entlassen war und der neue mit seinem Einzuge das Volk mit einem Schlag von der entsetzlichen Qual und Trostlosigkeit jener seltsamen Verfügungen befreite, Da herrschte unendlicher Jubel im ganzen Dorfe. Die Bauern kamen in Prozession zum Popen, bedankten sich aufatmend für die herrliche Reinheit und Ungestörtheit ihrer ihnen nunmehr neu, prächtig und geräumig dünkenden Behausungen und jauchzten dem neuen Verwalter zu, dessen unbarmherzige Strenge sie im Hinblicke auf ihr rückerlangtes, menschenwürdiges Hausen kaum beachteten, so zwar, dass alle Teile, Gutsbesitzer, Verwalter und Bauernschaft, mit dem Wechsel höchstlichst einverstanden und befriedigt waren. Diese nur ein wenig ergänzte und erweiterte alte Anekdote mag denen, so es nicht wissen, im Gleichnisse sagen, was wir unglücklichen Deutsch-Österreicher heutigen Tags dank der geheimen Ratschläge und Pläne der internationalen geheimen Mächte Entsetzliches und Sinnloses zu erleiden haben. Die Vernichtung und Zerstörung unseres ganzen wirtschaftlichen Lebens schreitet Tag aus Tag ein nach wohlerwogenen Maßnahmen unbarmherzig fort. Die internationale geheime Macht drückt auf den sozialistischen Knopf und die Arbeiterschaft verlangt sukzessive und gruppenweise höhere Löhne, dass jenen geheimen Mächten Wesens- und seelenverwandte Heer von Schiebern, Wucherern und Lebensmittelaufkäufern lässt man wohlwollend und zutiefst einverstanden das Werk der Vernichtung fortsetzen. Je höher die Preise, desto höher die Lohnforderungen. Je höher die Lohnforderungen, desto höher die Preise für jeglichen Bedarf des Daseins. In diesem fluchwürdigen und verbrecherischen Zirkeltanze bringt die geheime, allgegenwärtige internationale Weltmacht das entkräftete, verstörte, ratlose Volk von Wien so weit, dass es jegliche Regierung, jeglichen Wechsel willkommen heißen wird und muss, der es vor Verzweiflung und Untergang errettet. So ist es denn reif geworden, jedweder ihm zugedachten feindlichen Macht als Sklave, entdeutscht und entrechtet für alle Zeiten in die Hände zu fallen, ja wird, verstört und geradezu verblödet durch sein verzweifeltes Missgeschick, der unentrinnbaren, entsetzlichen Knechtschaft gar noch zuzujubeln bereit sein.